Ja, die Predigt des heutigen Gottesdienstes ist unter dem Titel Ehrlich sein und gut kommunizieren. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 37, die Verse 18 bis 33. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was hilft's uns, wenn wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut. Und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, zerrissen ist Josef. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für diese Anweisung für unser Leben. Sei nun bei unserem Pastor Steffen, dass er die richtigen Worte findet. Lass den Heiligen Geist bei ihm sein und lass ihn eine gute Predigt an uns richten. Amen. Sebastian, vielen Dank. Guten Morgen und Joachim, vielen Dank, dass wir hier heute beim CVJM Gottesdienst feiern dürfen. Ich bin vor ein paar Tagen in der Sendlinger Straße gelaufen. Und da habe ich mich gefreut und gedacht, wow, schön, wie jetzt schon langsam geschmückt wird für Weihnachten und wie dann so Stück für Stück die Weihnachtsmärkte vorbereitet werden. Und wir starten aus diesem Grund, weil es gar nicht mehr so lange ist, bis Weihnachten eine neue Predigtreihe und zwar mit dem Titel Das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen. Das Fest der Liebe, Weihnachten, Gott der Vater schickt seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe zu dir und zu mir in unsere Welt. Aber du und ich wissen, dass es gar nicht so leicht ist mit den Beziehungen. Und so wollen wir uns ein paar Punkte anschauen, die wichtig sind, damit dann in der Gnade Gottes auch die Beziehungen, die wir haben, wirklich mit Liebe erfüllt werden, dass wir wirklich entsprechend mit der Liebe Gottes leben. Zunächst natürlich in der Liebe zu Gott selber, zu Jesus Christus, aber auch untereinander. Und da schauen wir uns heute eine Stelle aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 37, die Josefs Geschichte. Sebastian hat uns ja gerade einen Ausschnitt des Textes vorgelesen. Wir wissen, im Alten Testament wird, wenn von Gott gesprochen wird, manchmal gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie es in der Familie von dem Jakob ausgesehen hat, weil es ist immer wieder interessant, teilweise auch ernüchternd zu sehen, wie es in der Familie Gottes teilweise zugegangen ist. Und da haben wir gerade die Stelle, in der berichtet wird, dass Jakob, der hat 12 Söhne und einen Sohn, den Josef, den hat er ganz besonders bevorzugt. Und das ist natürlich generell keine gute Idee, ein bestimmtes Kind besser zu behandeln als die anderen Kinder. Und wir wissen vom Text, dass die anderen Brüder, also der Josef hatte 11 Brüder, dass die anderen Brüder wirklich neidisch geworden sind auf den Josef. Der Vater hat unter anderem den Josef diesen schönen bunten Rock geschenkt. Und eine Stelle, die wir jetzt nicht gelesen haben, kurz vor unserem heutigen Predigttext, da wird davon berichtet, dass Josef 2 Träume gehabt hat. Und er hat davon geträumt, wie seine Gaube so richtig schön aufgerichtet dagestanden ist. Und die anderen 11 Gauben um ihn herum, die haben sich vor ihm verneigt. Und genauso dann auch im zweiten Traum, wie die Sonne, der Mond und die 11 Sterne, sprich seine 11 Brüder, sich vor ihm verneigt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das ja die Liebe, die Begeisterung der Brüder zu dem Josef nicht gerade vergrößert hat. Und dann, als die 11 Brüder in der Ferne sind, um auf das Vieh aufzupassen, das Vieh zu hüten, sagt der Vater der Jakob zu seinem Sohn Josef: Geh mal dorthin, schau nach dem Rechten, schau, wie es ihnen geht und auf dem Vieh. Und wir lesen dann, ich lese mal ab Vers 18, da heißt es: Als sie, das sind die Brüder, ihn, den Josef, nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher, so kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. Ich habe vorhin gesagt, die neue Predigtreihe ist das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen. Heute schauen wir uns den Punkt an, ehrlich sein und gut kommunizieren. Und natürlich geht es hier in dieser Josefsgeschichte um Beziehungen in der Familie von Josef bzw. Jakob. Und wir sehen hier, das ist natürlich total schockierend, dass die anderen Brüder mittlerweile nicht mehr nur neidisch sind auf den Josef, sondern mittlerweile hat es bei ihnen umgeschlagen, sogar in Hass. Das heißt, sie sind an dem Punkt, dass sie sagen, wir sind bereit, unseren eigenen Bruder zu töten, das Leben zu nehmen. Und wir sehen bereits hier im Vers 20, neben diesen schlimmen Gedanken zu sagen, wir sind bereit, ihn zu töten, kommt hier auch schon zum Ausdruck, dass sie damit auch verbunden dann gleich bereit sind, die Tat, die sie vorhaben, zu bedecken mit einer Lüge. Sie sagen hier, und dann sagen wir, wenn wir das getan haben, ein böses Tier habe ihn gefressen. Und wir lesen dann weiter in der Geschichte, dass der älteste Bruder, der Ruben, der sagt, nee, lasst uns den Josef nicht töten. Und als der Ruben dann weg ist, da sagt der nächstältere Bruder, der Judah, sagt dann, ach, das ist doch viel besser, wenn wir den Josef verkaufen, anstatt ihn zu töten. Und das machen sie dann, dass sie ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkaufen. Und als der Ruben dann im Vers 29 zurückkommt, zerreißt er seine Kleider und sagt, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Und er sagt das deshalb, weil er genau wusste, er als der älteste Bruder ist verantwortlich für die anderen Brüder, inklusive dem Josef, dass alle gut zurückkommen. Und dann lesen wir diesen traurigen Abschnitt, Verse 31 bis 33. Da nahmen diese 11 Brüder Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Wie gesagt, es geht um diese Familie, die Brüder haben den Josef verkauft in die Sklaverei und jetzt bedecken sie diese Sünde mit einer schlimmen Lüge. Sie nehmen diesen bunten Rock vom Josef, tauchen ihn in das Blut von Tieren und täuschen damit den Vater. Das heißt, sie lügen den Vater an. Sie erwecken den Anschein, als ob der Josef von einem wilden Tier zerrissen worden wäre. Und die Folge davon lesen wir dann im Vers 34, 35. Da heißt es, und Jakob, der Vater, zerriss seine Kleider und legte ein herrenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Wir wissen von der Geschichte auch später, wie es weitergeht. Jakob hat nicht nur vor eine bestimmte Anzahl von Jahren tief getrauert, sondern er hat sogar für Jahrzehnte getrauert, obwohl der Josef noch am Leben war. Wegen dieser schlimmen Täuschung, dieser Lüge von den Brüdern, hat er für Jahrzehnte gedacht, dass sein geliebter Josef tot ist, und er hat getrauert. Und wie heuchlerisch das gewesen sein muss, wenn es hier heißt im Vers 35, und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Stell dir das mal vor, der Vater trauert dermaßen und du als einer der Söhne weißt ganz genau, was passiert ist. Du versuchst ihn zu trösten, obwohl du doch genau weißt, Josef lebt noch. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen und zu verstehen, dass wenn wir in Beziehungen leben wollen, die wirklich mit Liebe erfüllt sind, die von Liebe geprägt sind, dass es Gott sehr wichtig ist, dass wir ehrlich sind, in kleinen und auch in großen Dingen. Hier, das war natürlich eine ganz große Sache, aber wir wissen aus den 10 Geboten, da heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das heißt, schon in einer der ganz grundlegenden Texte des christlichen Glaubens wird es dir und mir gesagt, es ist wirklich wichtig, durch und durch ehrlich zu sein, nicht zu betrügen, nicht zu täuschen, auch nicht einen falschen Eindruck zu erwecken. Und ich lese euch mal, das ist eine etwas längere Stelle, aber da kommt es auch sehr kraftvoll zum Ausdruck aus der Apostelgeschichte 5, eine Stelle vor. Da heißt es ab dem Vers 1, ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Und ich weiß, das ist natürlich ein Stück weit eine schockierende Geschichte. Gott sei Dank schenkt Jesus es dir und mir oft, dass wir eben nicht gleich sterben, wenn wir eine Lüge gesagt, gemacht haben. Aber ich denke, Gott hat es bewusst in sein Wort reingenommen, diese Stelle in Apostelgeschichte 5, um zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, es ist Gott wirklich wichtig, dass du, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dass du und ich, dass wir ehrlich sind. Und ein Grund dafür ist, dass Gott, das wissen wir von der Bibel, in seinem Charakter selber durch und durch ehrlich ist. Gott ist Wahrheit. Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir wissen auch von der Bibel, dass gerade der Gegenspieler Gottes, der Teufel, Satan, dass er im Wort Gottes immer wieder bezeichnet wird als der Lügner, als der Verdreher. Und ich habe in meiner stillen Zeit letzte Woche eine Stelle gelesen, und zwar bin ich da zurzeit in der 2. Chronik. Und da kommt eine ganz interessante Stelle im Kapitel 18. Da kommt so zum Ausdruck, dass es so verschiedene Geister gibt. Unter anderem gibt es einen sogenannten Lügengeist. Da lese ich mal aus dem Kapitel 18, die Verse 17 bis 22. Da sprach der König von Israel zu Josaphat: Sagte ich dir nicht, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha aber sprach: Darum höre des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zur Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Das heißt, Gott sagt, wer will diesen König Ahab betören? Und dann heißt es hier, und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten, fahr hin und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Erstaunlich, dass es so etwas gibt, ein Lügengeist, der plötzlich hineinkommt, und dann wird irgendwelche Dinge werden gesagt, die letzten Endes nicht der Wahrheit entsprechen, die nicht ehrlich sind. Und mir ist es immer wieder auch in meinem Dienst schon aufgefallen, wenn du und ich, wenn wir nicht ehrlich sind, dann belastet es auch Beziehungen. Das tut Beziehungen nicht gut. Ich kann mich erinnern, bei meiner früheren Kirche in den USA, bei einer Person, da war es immer wieder so, dass man gemerkt hat, irgendwie, man kommt nicht so ganz ran. Und irgendwie, das war auch so beispielsweise, wenn man sie angerufen hat, dass sie normalerweise nie das Telefon abgenommen hat. Und das mag jetzt eine Äußerlichkeit sein, aber das habe ich immer gedacht, komisch, dass da immer erst der Anrufbeantworter dran geht. Und da ist dann viele Jahre später was rausgekommen, einfach eine Sünde, die nicht bekannt wurde. Aber ich habe immer wieder gesehen, es tut Beziehungen so gut, wenn wir aufräumen, wenn wir ehrlich sind. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du auch diese Gnade, du hast das Vorrecht, du kannst und sollst ehrlich sein, auch wenn es für dich vielleicht ein Stück weit unangenehm ist, wenn es irgendwas gibt, was nicht so positiv ist über dich. Warum hast du diese Freiheit, das zu tun? Weil du genau weißt, als Nachfolger von Jesus Christus bist du bereits absolut geliebt und angenommen. Mit dem ganzen Mist deines Lebens, du bist geliebt und angenommen. Das heißt, du hast in Jesus Christus, eben weil er für dich stellvertretend ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, hast du die Freiheit und auch praktisch die Kraft, die Ressourcen, wirklich hinzustehen, zu sagen, jawohl, so war es. Du kannst ehrlich sein, wohl wissen, dass Jesus Christus dich liebt und dich total angenommen hat. Und es führt uns zum zweiten Punkt. Nicht nur ist es wichtig, sehr ehrlich zu sein in den kleinen und großen zu Dingen, sondern auch gut zu kommunizieren. Und ich erlebe das immer wieder, sei es in Familie, sei es in Freundschaften, sei es in Gemeinde. Es ist normalerweise viel besser, mehr zu kommunizieren, als weniger zu kommunizieren. Ich merke es mit meiner Frau beispielsweise, wenn Elisabeth und ich uns die Zeit nehmen, Dinge zu planen, zu besprechen und so weiter. Die Dinge laufen viel besser. Wenn man irgendwie sich nicht die Zeit kommt, nicht dazu kommt, dann ist es sehr leicht, Missverständnisse zu haben. Und etwas anderes, was dabei auch wichtig ist, wenn irgendetwas nicht passt, wenn man denkt, was es auch sein mag, das ist nicht gut oder das passt mir nicht. Es ist wichtig, nicht immer wieder zu sagen, alles gut, alles gut, alles gut und dann plötzlich eine Explosion zu haben, sondern hinzustehen, liebevoll, konstruktiv, demütig, aber auch mutig, aufrichtig klar zu sagen, dieses oder jenes ist nicht gut oder gefällt mir nicht. Und so wissen wir auch aus dem Buch der Sprüche, da wird es auch toll ausgedrückt, da heißt es in Kapitel 24, Vers 26, eine klare und aufrichtige Antwort ist Ausdruck liebevoller Zuwendung, so wie ein Kuss auf die Lippen. Das heißt, eine klare und aufrichtige Antwort, ganz ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und dann auch die Art und Weise, da heißt es im Sprüche Kapitel 16, auch in Freundlichkeit, ich lese den Vers, freundliche Worte gehen einem ein wie Honig, sie schmecken süß und sind heilsam für den ganzen Körper. Es kommt auch darauf an, wie man gewisse Dinge sagt. Und wir wissen, dass letzten Endes das Problem von manchen Worten, die herauskommen, auch beispielsweise, was hier die Brüder vom Josef gemacht haben, dass das letzten Endes so Wortprobleme, Unehrlichkeit, Täuschen, falschen Eindruck erwecken, dass das letzten Endes zurückgeht auf Probleme im Herzen. Herzprobleme führen letzten Endes zu Wortproblemen. Ich lese mal aus Matthäus Kapitel 12, da heißt es in Vers 33, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Also wenn jemand ein böses Herz hat, wie kannst du letzten Endes Gutes reden? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Das heißt, wenn es in deinem Herzen gut aussieht, wenn du die Sünde und was es alles sein mag, wirklich zu Jesus Christus gebracht hast, wenn wirklich dort aufgeräumt ist, dann kannst du aus dem guten Schatz deines Herzens Gutes hervorbringen. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Und wenn du und ich ehrlich sind, dann müssen wir sagen, du und ich, wir brauchen alle ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz und dieses Herz kann dir und mir nur Jesus Christus schenken. Und wie bekommst du dieses neue Herz? Du bekommst dieses neue Herz, wenn du ganz realistisch, ganz ehrlich sagst vor Jesus, dem lebendigen Gott, Herr Jesus, ich kann mich noch so anstrengen, wie ich möchte. Ich schaffe es alleine nicht, meine Zunge zu heilen. Die Zunge zu heilen im Sinne von, dass die Worte letzten Endes wirklich nur gut sind und gottverherrlichend und auferbauend für andere sind. Herr Jesus, egal wie ich mich zusammenreiße und anstrenge, ich schaffe es alleine nicht, aber du kannst es mir schenken. Ich möchte dir das, was nicht gut ist von meinem Wort, von meiner Zunge, ich möchte es dir hinlegen unter dein Kreuz. Du bist gestorben, du bist auferstanden, du vergibst mir dafür. Schenk mir ein neues, reines Herz, sodass die Worte, die ich spreche, dass sie gesprochen sind in Ehrlichkeit, aber auch nicht nur ehrlich, sondern dass ich dann auch so aktiv spreche, dass ich gut kommuniziere, auf dass wir einander wirklich lieben und unsere Beziehungen wirklich Gott verherrlichen. Und da ist es gut, immer wieder sich daran zu erinnern, dass das, was du und ich eigentlich verdient hätten, auch wegen deiner und meiner Worte, dass Jesus Christus am Kreuz das getragen hat. Das, was du und ich verdient hätten wegen unserer Worte und vielen anderen Dingen, dass Jesus Christus genau das am Kreuz getragen hat, nämlich deine und meine Schuld. Aber wie großartig, wenn Jesus dir dann ein neues Herz schenkt und erwirkt und aufräumt und du und ich dann ein weißes Herz bekommen, ein weißes Herz, durch das dann wirklich auch viel Gutes hineinfließt in unsere Beziehungen, auch in der Weihnachts- und Adventszeit, auf dass es wirklich ein Fest der Liebe wird. Ich schließe mit dem Vers aus den Sprüchen 16, Vers 23. Ein Mensch mit weisem Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus, und von dem, was über seine Lippen kommt, kann man viel lernen.